Der Sprecher des staatlichen Amtes für Weltraumerschließung der DIVIRK veröffentlichte am 20. Oktober eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Der Vertreter der DIVIRK verdeutlichte in jüngster Sitzung des 4. Ausschusses der 71. UNO-Vollversammlung den konsequenten Grundsatz und Standpunkt der DIVIRK über ihr gerechtes Recht auf Satellitenstaat und friedliche Nutzung des Weltraums, wobei er von allen Zustimmung und Unterstützung bekam. Gleich nach der Rede des Vertreters der DIVIRK verlangte der Vertreter Südkoreas gewaltsam ein Stimmrecht und sprach davon, dass sich die Völkergemeinschaft um die friedliche Nutzung des Weltraums bemühe und jedoch Nordkorea eine Ausnahme sei und es weiterhin die entsprechenden Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates verletze. Jeder Versuch Nordkoreas unter Berufung auf das Recht für friedliche Nutzung des Weltalls verbotene Tätigkeiten zu rechtfertigen, sei rechts- und gesetzwidrig. Als der Vertreter der DIVIRK ihm sofort auf der Basis des logischen Arguments und dem entsprechenden Gesetz schimpfte, sprach der Südkoreaner unvernünftig am Mikrofon, dass die wahre Absicht Nordkoreas mit dem Satellitenstaat eben nicht im friedlichen Zweck bestehe. Es sei notwendig, die Frage der Befugnis des Nordkoreas als UNO-Mitgliedstaates ernst zu prüfen. Die Erschließung und Nutzung des friedlichen Satelliten für wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Entwicklung des Landes bedeutet ein legales und souveränes Recht eines unabhängigen Staates, das niemand bekritteln kann. Wenn der Satellitenstaat der DIVIRK ein Problem darstellt, sollten alle Satellitenstaaten einschließlich der USA problematisiert werden. Auch Südkorea, das mit Hilfe des anderen Satelliten gestartet hat, sollte ein Objekt der internationalen Sanktion werden. Die dumme Handlung des südkoreanischen Vertreters auf der UNO-Vollversammlung erfolgte aus der bösen Absicht des Bakunin-Regimes, das vor der Verstärkung der Atomwaffen und der strategischen ballistischen Raketen der DIVIRK verrückende reale Drohung erschrocken ist und befangen in äußerster Vereitelung, Hoffnungslosigkeit und Angst, um jeden Preis die Ausübung des souveränen Rechtes der DIVIRK als Provokation zu bezeichnen und internationalen Druck für Sanktionen auszuüben versucht. Das südkoreanische Regime erhält gestützt auf die USA seine restliche Amtszeit aufrecht. Auch wenn es wie verrückt handelt, wird die DIVIRK nach dem staatlichen 5-Jahr-Plan für Weltraumerschließung noch mehr Zusatzsatelliten abschießen und den dynamischen Marsch für Erschließung des breiten Weltalls beschleunigen. So sehr sich das Bakunin-Regime versucht, die friedliche Weltraumerschließung der DIVIRK zu verhindern, wird es sich noch mehr vor der Welt blamieren und seinen elenden Untergang beschleunigen. Das sollte es sich genau merken.